طيب wir fangen an inshallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، البخاري هات إن زينم صحيح عن حديث überliefert حديث نمرة 3666. أبو هريرة رضي الله عليه sagte: Ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gehört. Er sagte, wer zwei oder wer ein Paar von einem Ding, von den verschiedenen, wer etwas paarig vor Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, wird am letzten Tag von einem Tor, von den Türen des Paradieses gerufen. Wer von den Leuten des Gebetes war, wird vom Tor des Gebetes gerufen. Und wer von den Leuten von Al-Jihad war, wird er von den Leuten der Almosen war, der wird vom Tor der Almosen gerufen. Und wer von den Leuten des Fastens war, wird von dem Tor des Fastens, das bedeutet Babur Rayyan, Ar-Rayyan Tor, gerufen. Abu Bakr Radwanullah alayhi sagte, gibt es vielleicht Leute, die von allen diesen Toren gerufen werden, das wird von den Wächtern dieser Türen, Tore, der sagte, ja, und ich hoffe, dass du Abu Bakr von denen bist. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Abu Bakr radwanallahu alaihi die frohe Botschaft verkündigt, dass Abu Bakr von allen Toren des Paradieses gerufen wird, weil er alles Gute gemacht hat zusätzlich. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Abu Bakr radwanallahu alaihi gesagt: Abu Bakr, was denkst du? Was denkst du über zwei Leute? Der Dritte mit ihnen ist Allah subhanahu wa ta'ala. Die sind zwei Leute. Und der Dritte ist Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muslim hat auch überliefert von Abi Huraira radhiyallahu alayhi. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sagte, wer fastet heute? Dann sagte Abu Bakr, ich. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer hat an einem Trauerzug, an einem Janaza teilgenommen? Abu Bakr sagte, ich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer hat einem Armen gespeist? Abu Bakr sagte, ich. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer hat heute einen Kranken besucht? Abu Bakr sagte, ich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Wenn diese Eigenschaften bei einer Person sind, dann kommt diese Person ins Paradies. Der hat gefastet, an einem Trauerzug teilgenommen, einem Armen gespeist, einen Kranken besucht. Der hat doppelt und paarig vor Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Das bedeutet, er hat viel gebetet. Er hat sich vor Allah subhanahu wa ta'ala angestrengt. Er hat Almosen gegeben und Spenden gegeben. Er hat viel gefastet zusätzlich. Und er wird am letzten Tag von den Wächtern, von den Toren des Paradieses gerufen. Von welchem Tor er will, dann geht er. Allah hat ihn im Koran gelobt. Allah hat ihm im Koran gelobt. Ridwanullahi alayhi. Abu Bakr as-Siddiq. Wir werden, barakallahu fikum, in diesen Minuten über die Geschichte von Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi, sprechen. Der erste Khalif nach dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi, Mus'ab ibn al-Zubayr und andere Gelehrten sagten, die Umma, die islamische Nation, ist im Konsens, dass er As-Siddiq heißt, der Wahrhaftige. Der Wahrhaftige, Ridwanullahi alayhi. Weil er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geglaubt hat. Und er hat immer das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bestätigt. Er hat niemals Zweifel gezeigt. Und er hat niemals den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Stich gelassen. Er hat die wahrhaftigen Situationen und Positionen im Islam gehabt. Die Nacht der Himmelreise hat er das bestätigt, dass er gläubig ist. Als die Kuffar ihn gefragt haben, dann hat er gesagt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das sagt, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Er hat alles aufgegeben für diese Religion. Er ist mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgewandert. Er hat seine Familie verlassen und seine Kinder nur wegen der Auswanderung mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war mit ihm in der Berghöhle von Thawr und er war neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Badr und er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschützt. Er war mit ihm am Tag von Al-Hudaybiyah und er hat geweint, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, bevor er starb, als er sagte, es gibt einen Mann, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm die Wahl gestellt zwischen Dunya und Akhira, zwischen diesseitigem Leben und jenseitigem Leben, der hat das jenseitige Leben gewählt. Dann stand Abu Bakr radhiyallahu alaihi und er hat geweint und er hat gesagt, wir opfern unsere Familien, unsere Väter, unsere Mütter, unsere Seelen für dich, o Gesandter Allah. Und er hat geweint, weil er verstanden hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sterben wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, alle Leute oder allen Leuten haben wir Gedanken, was sie für uns gemacht haben, außer eine Person. Das haben wir Allah gelassen. Allah wird ihm dafür Lohn geben, was er geleistet hat für diese Religion. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, ist Abu Bakr von den Leuten, die befestigt waren, und er stand und er ging auf Mimbar hoch. Und er hat den Leuten gesagt, wer Muhammad anbetet, Muhammad ist gestorben. Und wer Allah anbetet, Allah subhanahu wa ta'ala, ist der ewig Lebendige subhanahu wa ta'ala. Dann ist er Khalif geworden. Und er hat die Muslime geführt. Und er hat den Islam sozusagen, Allah hat den Islam mit ihm geschützt. Ridwanullahi alayhi. Er hat für die Muslime das Beste gewollt. Und er hat mit den Sahaba diskutiert bezüglich dieser Leute, die den Islam verlassen haben. Und er hat so viele gute Seiten, Ridwanullahi alayh. Und das Beste davon ist, er war der Freund von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist der Erste, der den Islam angenommen hat. Und er ist der gerechte Khalif. Der erste gerechte Khalif. Und er ist der Beste unter den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist Abu Bakr al-Siddiq. Abu Bakr al-Siddiq, barakallahu fikum. Dieser Mann, der hieß Abdullah ibn Abi Quhafa, Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Taymi. Und er hat sozusagen, barakallahu fikum, er ist verwandt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Großvater von ihnen, Murrah. Abu Bakr, Ridwanullah alayhi, heißt Abdullah. Abdullah. Sein Name ist Abdullah, Ridwanullah alayhi. Abdullah ibn Uthman. Und man nannte ihn Al-Atiq. Al-Atiq. Abdullah ibn Uthman hieß er. Und Abdullah ibn Abi Quhafa, Al-Atiq. Warum wurde Abu Bakr mit Al-Atiq sozusagen benannt oder betitelt? Man hat gesagt, weil Abu Bakr sehr gut war, deshalb wurde er Al-Atiq. Andere haben gesagt, nein. Die Mutter von Abu Bakr hat keine Söhne bekommen und sie wollte einen Sohn haben. Deshalb ist sie zu Kaaba gegangen und da hat sie gesagt, oh Allah, ich bin jetzt schwanger und wenn ich das bekomme, oh Allah, lass ihn leben. Lass ihn bewahrt sein vom Sterben. Und das heißt Al-Atiq. Und deshalb. Und Barakallahu fikum, man hat gesagt auch, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn Al-Atiq genannt hat. Indem ihm gesagt hat, du bist geschützt von der Hölle. Du bist frei von der Hölle. Und Abu Bakr, Ridwanullah alayhi, hieß auch As-Siddiq. As-Siddiq. Was bedeutet As-Siddiq? Das bedeutet der Wahrhaftige. Ridwanullah alayhi. At-Tabarani. At-Tabarani hat überliefert von Ali ibn Abi Talib. Von Ali ibn Abi Talib. Er hat gesagt, bei Allah, die Bezeichnung von Abu Bakr As-Siddiq ist vom übersiebten Himmel, das wird ist vom Himmel herabgesandt worden. Und Al-Bukhari hat von Anas überliefert. Al-Bukhari hat von Anas überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam auf Uhud war und Uhud bebte, zitterte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, still Uhud, still bleiben oder sei befestigt Uhud, der Berg von Uhud, sei befestigt. Auf dir sind ein Prophet, ein Wahrhaftiger und zwei Märtyrer. Und die waren dabei der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr al-Siddiq und Umar und Uthman. Deshalb, barakallahu fikum, diese Bezeichnung al-Siddiq ist sozusagen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn so genannt. Manche Gelehrten wie Al-Hasan al-Basri und Qatada und andere, da sagten sie, der wurde al-Siddiq genannt, weil er am Tag von der Nachtreise, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und er hat den Leuten von Mekka erzählt, was mit ihm passierte in der Nacht, Dann haben sie gesagt, ja, ich meine, du sagst nicht die Wahrheit. Dann sind sie zu Abu Bakr gegangen. Die haben ihm gesagt, dein Freund hat das und das erzählt. Der hat gesagt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das erzählt hat, dann hat er die Wahrheit gesprochen. Ohne Wenn und Aber. Und deshalb, barakallahu fikum, war er As-Siddiq Ridwanullahi alayhi Abu Bakr. Abu Bakr wurde in Mekka geboren. Abu Bakr wurde in Mekka geboren. Nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 Jahre und ein paar Monate. Weil Abu Bakr auch im Alter von 63 Jahren gestorben ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde im Jahre 570 oder 71 geboren, Abu Bakr 72 oder 73. Und Abu Bakr ist 2 Jahre nach unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben. Abu Bakr radhiyallahu alaihi war immer in Mekka und er war ein Großhändler. Und er hat Mekka nicht verlassen. Er hat Mekka nicht verlassen, radhiyallahu alaihi. Außer für Handel. Und er war bekannt vor dem Islam für sein Geben und für seinen guten Charakter und für sein gutes Benehmen. Deshalb, als Abu Bakr Mekka verlassen hat später, als er Muslim geworden war und wollte Mekka verlassen, als er in der Wüste war, hat Ibn Durunnah ihn getroffen. Der hieß Sayyid al-Qarrah. Der war ein Ritter und er war bekannt bei den Arabern. Der heißt Ibn Durunnah oder Sayyid al-Qarrah. Der hat Abu Bakr gesehen. Abu Bakr wollte Mekka verlassen. Er hat ihm gesagt, wohin? Abu Bakr hat dem Ritter gesagt, mein Volk hat mir keine Möglichkeit gelassen, dass ich meine Religion praktiziere. Deshalb verlasse ich Mekka. Der hat gesagt, einer wie du darf Mekka nicht verlassen, Abu Bakr. Du pflegst die Beziehung zur Verwandtschaft. Du sagst die Wahrheit. Und du hilfst den Bedürftigen. Und du bist gastfreundlich. Komm mit, du musst zurück nach Mekka. Das heißt, seine Eigenschaften waren sehr gut vor dem Islam, Ridwanullah alayhi. Und das erinnert uns natürlich auch an die Eigenschaften von unserem Propheten, Salawatullahi wa Salamu alayhi. Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi, war einer von den Führern von Quraysh. Und sie kamen zu ihm und sie haben ihn um sozusagen Rat gefragt, Ridwanullahi alayhi. Abu Bakr und Uthman haben kein Alkohol in Jahiliyyah, in vorislamischer Zeit getrunken. Abu Bakr hat niemals gedichtet und hat auch niemals Alkohol getrunken. Vor dem Islam, nicht nach dem Islam. Nach dem Islam war es sowieso später dann in Medina verboten, aber davor auch hat Abu Bakr kein Alkohol getrunken. Weil er sozusagen in Alkohol gesehen hat, wenn er Alkohol trinkt, dann verliert er seinen Respekt und die Leute werden ihn nicht mehr respektieren, weil er betrunken wird. Deshalb hat er gesagt, nein, ich trinke das nicht. Und er hat auch kein Gedicht gesagt. Ridwanullahi alayh. Abu Bakr war ein Mann, der dünn war, schlank war. Seine Hautfarbe war hell. Er hat helle Hautfarbe. Er war, barakallahu fikum, schlank. Und er war ein bisschen groß. Sein Gesicht war schön. Seine Augen waren sozusagen tief. Und sein Stirn war nach vorne. Und sein Rücken war ein bisschen gekrümmt, weil er groß war, Radwanullah alayhi. Und er hat sein Bart mit Henna, das wird diese Färbung, gefärbt, Radwanullah alayhi. Und so schlank war er, dass sein Izar, das wird sein Kleid, immer rutschte, Radwanullahi alayhi. Trotz, dass er so reich war, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Er ist der Erste, der den Islam angenommen hat von den Männern. Also der erste Mann, der den Islam angenommen hat, war Abu Bakr. Die Gelehrten haben sozusagen unterschiedliche Meinungen getroffen. Wer war der Erste, der den Islam angenommen hat? Manche haben gesagt Khadija, andere haben gesagt Ali, andere haben gesagt Abu Bakr, andere haben gesagt Zaid, andere haben gesagt Ammar. Aber da kann man alle Aussagen sozusagen kombinieren, indem man sagt, Abu Bakr war der erste von den erwachsenen Männern, der den Islam angenommen hat. Khadija war die erste Frau, Bilal war der erste Sklave, Zaid war der erste auch einer von den ersten und Barakallahu fikum Ali von den Kindern. Auf jeden Fall, Abu Bakr hat den Islam sofort angenommen, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn zum Islam gerufen hat. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich habe die Leute zum Islam gerufen, dann hatten sie sozusagen Wenn und Aber, außer eine Person. Er hat sofort den Islam angenommen und er war Abu Bakr Radwanullahi alayhi. Al-Bukhari hat überliefert bezüglich Abu Bakr Radwanullahi alayhi von Abu Darda Radwanullahi alayhi. Abu Darda sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Lasst mir mein Gefährte, mein Freund in Ruhe. Lasst ihn in Ruhe. Ich habe zu den Leuten gesprochen. Ich bin der Gesandte Allah zu euch. Dann haben die Leute gesagt, du hast gelogen, außer ein Mann. Er hat gesagt, du hast die Wahrheit gesprochen. Schaut mal, liebe Brüder und Schwestern, was von einem Gefährten und Gläubigen Abu Bakr war, Ridwanullahi alayh. Er war so gut, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn zum Islam gerufen hat, er hat nicht gezögert. Er hat den Islam sofort angenommen. Bei anderen Leuten, dann haben sie erstmal gesagt, wir überlegen und die haben gefragt, also Abu Bakr sofort. Subhanallah. Abu Nu'aym hat von Furat ibn As-Sa'ib überliefert. Er sagte, Sa'altu Maimun ibn Mohran. Ich habe Maimun ibn Mohran gefragt. Wer ist besser? Ali oder Abu Bakr und Umar? Er hat gesagt, Maimun hat gezittert und er war ein alter Mann geworden. Er hat einen Stock gehabt in der Hand und sein Stock fiel auf den Boden. Da hat ihm gesagt, ich habe nicht gedacht, dass ich diese Zeit erreiche, dass die Leute mir diese Frage stellen. Allahu Akbar. Abu Bakr und Umar, die waren sozusagen die Spitze im Islam. Und Abu Bakr war der Erste, der den Islam angenommen hat. Ridwanullahi alayhi. Abu Bakr hat den Islam angenommen. Und dann ist er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam geblieben. Er war immer dabei. Er war mit ihm auf der Reise und er war mit ihm in Mekka und in Medina und er hat niemals den Propheten verlassen, außer dass er einen Grund dafür gehabt hat. Allah hat Abu Bakr im Koran dreimal in einer Aya gelobt. Und zwar Surat At-Tauba, die Sura 9, die Aya 40. الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Des zweite von zwei Personen, während sie, während die beiden in der Hölle waren, als er zu seinem Freund sagte, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Allah ist mit uns. Das bedeutet mit Abu Bakr und mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah war der Dritte. Subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, er schützt sie und er ist mit ihnen. Und er, subhanahu wa ta'ala, er schenkt ihnen den Sieg. Abu Bakr war sozusagen der Tapfere auch. Der war tapfer. Ridwanullah alayh. Und als Ali, Ridwanullah alayh, gefragt worden ist, Ali ibn Abi Talib, passt auf, Ali wurde gefragt. Wer war, oder Ali, Entschuldigung, hat den Leuten gesagt, könnt ihr mir sagen, wer der tapferste war, wer der mutigste war? Dann haben sie gesagt, wir wissen nicht. Der hat gesagt, das war Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi. Das war Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi. Der war auch tapfer. Der hat den Islam angenommen. Der hat dem Propheten geholfen. Der hat den Propheten unterstützt. Der hat ihn bestätigt. Und der war tapfer. Der hat diese Religion verteidigt mit alles. Mit allen Mitteln, was er hat. Al-Bukhari hat berichtet von Abdullah ibn Amr ibn al-As. Er hat erzählt, wie das in Mekka war, dass die Leute, die Götzendiener, die kamen einmal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, während der Prophet salawatullahi wa salamu alaihi gebetet hat neben al-Kaaba. Dann kam Uqba ibn Abi Mu'ayt. Uqba ibn Abi Mu'ayt. Der war einer der Führer von den Kuffar, die gegen den Propheten sallallahu alaihi waren. Der kam und er hat sein Gewand genommen und er hat das an Hals vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi von hinten gezogen. Er wollte dem Propheten sallallahu alaihi wirken. Dann kam Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi, und er hat Uqba ibn Abi Mu'ayt geschubst. Und er hat gesagt, was ist los mit euch? Wollt ihr einen Mann töten, weil er sagt, mein Ilah ist Allah. Mein Ilah ist Allah. Mein Gott ist Allah. Und er hat euch die wahren Zeichen Gottes, die wahren Zeichen Gottes gebracht. Warum wollt ihr ihn töten? Weil er la ilaha illallah sagt. Und Ibn Asakir hat von Aisha Ridwanullahi alayha erzählt. Da hat sie gesagt, als die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kamen, als der Prophet Muhammad sallallahu, als die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zusammenkamen, sie waren 88 Männer, 88 Reiter. Und sie wollten sozusagen zeigen, dass sie den Islam als Religion angenommen haben. Dann sagte Abu Bakr, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lass uns den Leuten erzählen von der Religion. Und Abu Bakr radhiyallahu alaihi stand und er hat Rede gehalten. Er hat Rede gehalten. Als er das gemacht hat, dann kamen die Mekkaner und die haben ihn geschlagen und verprügelt. Ridwanullahi alayhi. Er war der Erste, der eine Rede über Islam öffentlich gehalten hat. Ridwanullahi alayhi. Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr, barakallahu fikum, hat von seinem Vermögen فالله سبحانه وتعالى gegeben. الله سبحانه وتعالى sagt im Koran, in Surah الليل, in Surah الليل, وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. Das bedeutet, derjenige, der gottesfürchtig war, der gottesfürchtigste, wird verschont bleiben von der Hölle. Der gibt von seinem Vermögen, der reinigt sich. Ibn al-Jawzi sagte, die Gelehrten sind im Konsens, Übereinstimmung, dass diese Aya bezüglich Abu Bakr herabgesandt worden ist. Das bedeutet, er ist derjenige, der gottesfürchtig ist, und er wird ins Paradies kommen, radwallahu alayhi. Al-Imam Ahmed hat überliefert, dass Abu Huraira sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, kein Vermögen hat mir so geholfen wie das Vermögen von Abu Bakr, radwallahu alayhi. Kein Vermögen hat mir so geholfen und unterstützt wie Vermögen von Abu Bakr. Dann hat Abu Bakr geweint und er hat gesagt, ich und mein Vermögen sind für dich, o Gesandter Allahs, o Prophet Gottes. Eine Information, die wenige von uns wissen vielleicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das Vermögen von Abu Bakr so verwaltet wie sein Vermögen. Das bedeutet, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat von dem Vermögen von Abu Bakr einfach genommen, ohne zu fragen, als ob das sein Vermögen ist, weil er sein Bruder war und weil er sein Gefährte war. Als Abu Bakr den Islam angenommen hat, er hat 40.000 Dinar gehabt. Das bedeutet sozusagen heute in unserer Rechnung vielleicht 4 Milliarden. Er hat das Ganze für Allah gespendet. Er hat das Ganze für Allah gespendet, als er den Islam angenommen hat. Er hat das für Allah, das Ganze, barakallahu fikum, gespendet. Und er kam einmal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und er sagte ihm, o Prophet, ich habe dir jetzt alles gesammelt, was ich habe, und ich habe dir das, ich gebe dir das, für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sagte ihm, o Abu Bakr, was hast du deiner Familie gelassen? Er sagte, ich habe ihnen Allah und dem Propheten gelassen. Kleinen Moment bitte. Kleinen Moment. Barakallahu fikum. Abu Bakr kam und er hat sein ganzes Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Das Ganze. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, was hast du deine Familie unterlassen? Er hat ihm gesagt, ich habe ihnen Allah und seinen Propheten unterlassen. Abu Dawud und Tirmidhi haben von Umar radwanullahi alayh und Tirmidhi haben überliefert von Umar radwanullahi alayh. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, dass wir spenden. Dann hatte ich viel Vermögen gehabt, viel Geld gehabt. Dann habe ich gedacht, heute werde ich sozusagen vor Abu Bakr sein. Heute werde ich vor ihm was Gutes tun, weil Abu Bakr fast immer der Erste war, der Gutes getan hat. Dann habe ich mein Vermögen zusammengezählt und ich habe die Hälfte von diesem Vermögen mitgenommen. Und ich bin zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Ich habe ihm gesagt: O Prophet, ich habe dir die Hälfte meines Vermögens heute gebracht als Spende für Allah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Und was hast du für deine Familie gelassen? Er hat ihm gesagt: Auch die andere Hälfte. Dann sagte er ihm: Abu Bakr hat das Ganze geholt. Abu Bakr hat das Ganze geholt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Abu Bakr, was hast du deiner Familie hinterlassen? Der sagte ihm: Ich habe ihnen Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten. Allahu Akbar, liebe Brüder. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Jeder, der uns etwas Gutes getan hat oder uns geholfen hat, hat die Belohnung bekommen. Außer Abu Bakr. Außer Abu Bakr. Wir können ihn dafür nicht belohnen, was er gemacht hat. Kein Vermögen hat mir so genutzt wie Vermögen von Abu Bakr. Und der Prophet sagte: Keiner ist wie Abu Bakr. Er hat mir geholfen mit seiner Seele und mit seinem Vermögen, und er hat mir seine Tochter gegeben, Radwanullahi alayh. Abu Bakr, barakallahu fikum, war auch von den Leuten, die viel Wissen gehabt haben in der Religion. Ibn Umar wurde gefragt: Wer hat Fatwa zur Zeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben? Das bedeutet, außer der Prophet. Der hat gesagt: Abu Bakr und Umar. Abu Bakr und Umar. Ibn Ishaq hat berichtet, dass die Sahaba, als sie etwas nicht gewusst haben, sind sie zu Abu Bakr gegangen und sie haben ihn danach gefragt, nach der Religion, und die haben das getan, was er gesagt hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat befohlen, dass alle Tore zur Moschee geschlossen werden, außer zu Abu Bakr. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Abu Bakr zum Imam erklärt, als er krank war. Und der Prophet sagte: Derjenige, der die Leute vorbetet im Gebet, ist derjenige, der das meiste Wissen im Buch Allah hat. Derjenige, der Vorbeter macht, ist derjenige mit dem meisten Wissen. Und deshalb hat er Abu Bakr als Vorbeter bestellt, salawatullahi salamu alayhi, unser Prophet. Und der Prophet sagte: Allah akzeptiert das nicht. Und der Prophet nicht. Und die Gläubigen nicht. Dass einer außer Abu Bakr, als Vorbeter agiert. Er hat sozusagen, Abu Bakr barakallahu fikum, war sehr bekannt, dass er die Stämme von den Arabern geforscht hat und gekannt hat. Und er hat viel Wissen in Traumdeutung, Radwanullahi alayhi. Ibn Kathir sagte, Abu Bakr war von den besten Leuten, die geredet, der war redegewandt. Und er hat Reden gehalten, die so schön waren, Radwanullahi alayhi. In Sulh al-Hudaybiyah, in Hudaybiyah-Vertrag zwischen den Muslimin und den Mekkanern, als Umar Abu Bakr fragte: Warum hat der Prophet das akzeptiert? Abu Bakr sagte ihm: Umar, du musst deine Grenzen kennen. Er ist der Gesandte Allahs. Und Allah, er ist der Gesandte Allahs. Allah offenbart ihm. Dann ist Umar zum Propheten gegangen. Er hat ihm gesagt: O Prophet, wieso hast du das akzeptiert, was die Mekkaner verlangt haben? Der Prophet sagte ihm: Umar, ich bin der Gesandte Allah. Und Allah offenbart mir. Subhanallah. Das Gleiche, was Abu Bakr gesagt hat. Und das ist der Beweis, dass er so viel Wissen gehabt hat. Und eine, Barakallahu fikum, eine beste oder eine der besten Taten für die ganze Nation hat Abu Bakr angefangen. Und zwar, er hat den Koran gesammelt. Er hat angefangen mit Sammlung des Korans nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahle Sunnah, die Leute, die Sunnah vom Propheten folgen, sind im Konsens, dass der Beste nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam von der Nation des Islam ist Abu Bakr, dann Umar, dann Uthman, dann Ali, dann die 10 Gefährten, die ins Paradies kommen, dann die Leute von Badr, dann die Leute von Uhud, dann die Leute von dem Eid unter dem Baum, dann die anderen Sahaba. Der Beste ist Abu Bakr. Ibn Umar sagte: Zur Zeit vom Propheten Muhammad sallam haben wir immer gewusst, dass Abu Bakr der Beste ist, dann Umar. Das wird der Erste, ist der Prophet sowieso, dann ist Abu Bakr, dann Umar. Al-Bukhari hat berichtet von Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Muhammad ibn Ali, der Sohn von Ali, radwanallah alayhi. Fima, er sagte: Ich habe meinen Vater, Ali ibn Abi Talib, gefragt, wer ist der Beste von den Menschen oder von den Leuten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ali, sagte Abu Bakr. Ali, radwanallah alayhi, sagte Abu Bakr. Dann sagte ihm, dann, der hat ihm gesagt: Umar. Dann hat Muhammad gesagt: Ich wollte ihn nicht fragen nach Uthman, weil ich wusste, dass er Uthman sagen wird, der Dritte. Dann habe ich ihm gesagt: Und du, mein Vater? Der hat ihm gesagt: Ich bin ein Mann von den Muslimin. Allahu Akbar für die Bescheidenheit. Bescheidenheit. Obwohl Ali der Viertbeste ist, Barakallahu fikum. Aber schaut mal seine Bescheidenheit. Er sagt: Ich bin einer von Muslimin. Obwohl die Gelehrten von Ahle Sunna sagen, die Besten sind diese 4 Khalifen, diese 4 Rechtkhalifen: Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Und Ali selber hat bestätigt, Barakallahu fikum. Und Ali sagte: Derjenige, der behauptet, dass ich besser als Abu Bakr und Umar wäre, werde ich ihn peitschen. Derjenige, der behauptet, dass ich besser als Abu Bakr und Umar wäre, wird gepeitscht von mir. Subhanallah. Und schaut mal heute, die Schia, die behaupten, Ali wäre der Beste. Und Ali selber sagt: Nein, er ist besser als ich. Subhanallah. Und Ibn Asakir hat überliefert von Ibn Umar, er sagte: Zur Zeit vom Propheten Muhammad sallam haben wir das gewusst, dass die Besten nach dem Propheten Muhammad sallam sind Abu Bakr, dann Umar, dann Uthman, dann Ali, Ridwanullah alayhim. Und die sind die 4 gerechten, noblen Khalifen, Barakallahu fikum. Jibril a.s. hat dem Propheten Muhammad a.s. gesagt, dass Abu Bakr der Beste nach ihm ist. Und Abu Bakr, barakallahu fikum, und Ali wurden berichtet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Jibril mit Abu Bakr war und Mikail mit Ali. Die Engel waren mit ihnen in Badr. Das ist barakallahu fikum nur etwas zu Abu Bakr Ridwanullahi alayhi. Und er ist der Barmherzigste in dieser Nation. Der Barmherzigste in dieser Nation, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Der Barmherzigste in meiner Umma, für meine Umma ist Abu Bakr. Die Barmherzigste für meine Nation, in meiner Nation, für meine Nation ist Abu Bakr. Ridwanullahi alayhi. Barakallahu fikum, das geht weiter mit Abu Bakr. Aber wenn ich jetzt weiter und weiter erzähle, dann brauchen wir sehr viel Zeit. Dann werden wir von Abu Bakr paar, insha'Allah, Unterrichte erzählen. Ridwanullahi alayhi. Aber jetzt habe ich nur etwas von ihm erzählt. Und zwar, barakallahu fikum, erstmal, wo er geboren ist, wie er hieß, wie lange lebte er, was er gemacht hat, dann barakallahu fikum über sein Aussehen, dass er der erste Muslim war und dass er tapfer war, dass er der beste Freund von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Er hat viel für Allah subhanahu wa ta'ala gespendet. Er war einer der Wissenden unter der Sahaba radhiyallahu alaihim und er war überhaupt der Beste von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der Barmherzigste mit dieser Umma nach unserem Propheten salawatullahi wa salamu alaihi. Und dann habe ich am Anfang zwei Hadithe. Ein Hadith, das ist bei Al-Bukhari, dass Abu Bakr von allen Toren des Paradieses, von den Wächtern, von den Toren des Paradieses gerufen wird. Er kann durch jedes Tor, was er will, reingehen. Und bezüglich des Hadithes, barakallahu fikum, wer stand heute auf und er fastete? Abu Bakr sagt, ich. Wer hat heute an einem Trauerzug Janaza teilgenommen? Abu Bakr sagte, ich. Wer hat einem Armen gespeist? Abu Bakr sagte, ich. Wer hat einen Kranken besucht? Abu Bakr sagte, ich. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand diese Eigenschaften an einem Tag hat, kommt diese Person ins Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen auf dem Weg von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf dem Weg von seinen noblen Gefährten, auf dem Weg von den vier rechten Khalifen, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, radwanallahu alaihim. Diese Sahaba, radwanallahu alaihim. In den nächsten Tagen, barakallahu fikum, werden wir die Geschichten von den vier gerecht Khalifen, insha'Allah, behandeln. Wir werden die Geschichten von den vier recht Khalifen behandeln, bi'idhni ta'ala. Ich habe heute angefangen mit Abu Bakr, Ridwanullahi alayhi, nur zum Teil. Dann, barakallahu fikum, werden wir den nächsten Teil und vielleicht drei, vier Unterrichte dafür nehmen. Dann, bi'idhni ta'ala, barakallahu fikum, dann Umar und dann Ali, dann Uthman und dann Ali. Und wenn wir zu Ende sind von ihren Geschichten, dann werden wir ein bisschen von der Geschichte erzählen. Das bedeutet von den anderen Khalifen auch, von den Umayyaden Khalifen und dann barakallahu fikum von den Abbasiden und dann inshallah bis wir dann über Andalus, Südspanien, bi'idhni ta'ala sprechen und dann der Osmanische Reich und so weiter. Das bedeutet, das wird ein Unterricht aus islamischer Sicht sein. Nicht aus Orientalisten Sicht, sondern barakallahu fikum aus islamischen Sicht. Und ich denke, dieses Thema ist nicht da. Das bedeutet, sowas gibt es nicht im deutschsprachigen Raum. Deshalb wollte ich barakallahu fikum diese Lücke Inshallah fühlen, dass man nur einen Beitrag leistet, dass man den Leuten erklärt, wer die Khalifen sind und wer unsere noblen Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind, und dann barakallahu fikum auch über sozusagen über die Geschichte. Übrigens, liebe Brüder und Schwestern, bezüglich Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wir haben schon die Sira behandelt, wir haben die mechanische Phase zu Ende geführt. Inshallah, in den kommenden Wochen werde ich weitermachen mit der. Wir haben auch ein Jahr von Medina schon genommen. Wir waren beim zweiten Jahr. Das wird wir haben gestoppt bis in Sira unterrichten, in Geschichte von unserem Propheten. Wir haben gestoppt, Barakallahu fikum, im zweiten Jahr nach der Auswanderung. Und inshallah werden wir in der nächsten Zeit, bi'izni ta'ala, weiter fortfahren mit Sira, bi'izni ta'ala. Und bezüglich diese auch, diese die Sira und die Geschichten von den noblen Gefährten von unserem Propheten werden wir auch weitermachen, aus islamischer Sicht, wie ich schon gesagt habe. Und inshallah versuche ich, barakallahu fikum, so, und ich sage hier, und bitte aufpassen, ich versuche mein Bestes zu geben hier, und ich versuche mein Bestes, inshallah, dass ich so viel Authentizität in diesen sage ich jetzt, Geschichten von den Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erbringen kann. Weil das sehr schwer ist. Weil das sehr schwer ist. Okay, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Hadithe und sowas ist anders. Aber jetzt über die Geschichten von Sahaba und so weiter, das ist, barakallahu fikum, ein bisschen schwer. Aber inshallah versuche ich. Bi'izni ta'ala. Und danach versuchen wir inshallah, Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiterzumachen. Das heißt, unser Plan ist wie folgt. Barakallahu fikum und jazakumullah khairan. Unser Plan ist wie folgt. Jeden Tag ab 18.30 Uhr, jeden Tag ab 18.30 Uhr haben wir Unterricht. Montag nehmen wir Riyadus Salihin. Auf Arabisch und Deutsch. Auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Dann Dienstag machen wir inshallah Fiqh-Unterricht. Wir machen weiter von Subul Salam. Und ich mache weiter mit dem Buch des Gebetes und jedes Mal zwei, drei Hadithe von Anfang wiederholen. Dass die anderen auch, die nicht mitgemacht haben, dass sie die Möglichkeit haben einzusteigen, inshallah. Dann Mittwoch machen wir Koran-Unterricht, barakallahu fikum. Wir machen von Surat al-Nahl. Und hier wiederholen wir auch jetzt gerade die Regeln, die Rezitationsregeln vom Koran, was wir gelernt haben, auf Arabisch und Deutsch. Und dann, barakallahu fikum, Donnerstag machen wir Aqida-Unterricht. Ich habe schon angefangen mit Einführung in die Aqida-Lehre. Das wird, was bedeutet Aqida und so weiter. Da barakallahu fikum, Freitag machen wir arabische Sprache, das ist sehr schwer, weiß ich. Aber wir machen die Grammatik der arabischen Sprache, Ilm al-Nahu, das ist ein bisschen schwer. Und damit wir ein bisschen sozusagen, barakallahu fikum, den Unterricht teilen, dann fange ich auch mit der Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Anfang. Das bedeutet, wir fangen bei Ibrahim a.s. erstmal bei der Geschichte von Arabern und dann die Geschichte von Ibrahim a.s. und so weiter. Langsam. Das ist am Freitag. Und dann, barakallahu fikum, Samstag und Sonntag hängt davon ab, wenn ich da bin, dann machen wir inshallah etwas, einmal über Aqida, einmal über Hadithe, einmal so verschiedene Themen inshallah. Abend haben wir auch jeden Tag Unterricht, barakallahu fikum. Montag macht Abu Dahdah. Montag macht Abu Dahdah ab 21 Uhr, inshallah. Dienstag macht Abu Jamal. Mittwoch mache ich. Donnerstag macht Abu Jamal, inshallah. Dann Freitag ich, dann Samstag Abu Jamal und Sonntag ich, inshallah. Das ist jetzt der Plan, was wir hier haben. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mehr von euch annehmen. Das heißt, inshallah, morgen 18:30 Uhr ist Unterricht. Wir machen morgen ein Hadith von Riyad Salihin. Das ist innama al-a'malu binniyat. Innama al-a'malu binniyat. Das wird die Taten entsprechen ihren Absichten. Und dann Abend, inshallah, habt ihr Unterricht mit Abu Dahdah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch und ihn und alle Brüder und Schwestern segnen. Das ist Barakallahu fikum jetzt der Plan. Jazakumullah khairan, Barakallahu fikum. Und ab Dahdah 21 Uhr. Ab 21 Uhr. Ja. Okay. Bevor wir anfangen, ich habe eine Frage und ihr antwortet nur eins, zwei und nicht so viel, Barakallah.